Ne, Geoffrey hatte sich entschuldigt. Ne? Dann sage ich erstmal einen schönen guten Abend, der Anwesende. Wenn nichts dagegen spricht, übernehme ich die Moderation. Muss mal gucken, Aufnahme, wer könnte die machen? Heinerle macht, glaube ich, schon. Ah, Heinerle, ich selber läuft schon. Heinerle macht die Aufnahme. Und das Protokoll würde ich alle Anwesenden bzw. die was zu berichten und bitte mitzuführen, weil ich immer etwas mühsam nebenher zu machen. Dann hätten wir eigentlich das Organisatorische. Top 0, wenn es keine Widersprüche gibt, würde ich überspringen. Brauchen wir heute wahrscheinlich nicht, dann kämen wir mal zu Top 1 laufende Projekte. An erster Stelle bundesweite Themenwoche. Da hat jemand dort eingetragen. Olaf, du oder Michael? Michael. Ja, aber Olaf, willst du kurz berichten? Du warst vorhin noch nicht da, bezüglich der E-Mail-Anfrage auch. Okay. Wir haben als organisatorisches Team der Themenwoche gestern unsere letzte Sitzung gehabt und zwei, drei Punkte besprochen, die wir ja auch im Pad schon mal eingetragen haben, ab Zeile 59. Wir suchen zunächst einmal ein Autorenteam, das aus sogenannten Fachpiraten besteht. Wir haben ja als Leitthema digitale Infrastrukturen innerhalb des Team PolGF Bund gewählt und da das heruntergebrochen auf drei unterschiedliche Themen. Dafür suchen wir jeweils Fachpiraten. Angesprochen haben wir mehrere Leute inzwischen, zugesagt haben in den letzten Tagen Patrick Breyer, Michael Kittlaus und Anja Hirschel mit einem sehr starken Schwerpunkt auf Datenschutzbelangen. Wir haben weitere Piraten, die ihre Unterstützung signalisiert haben, aber noch nicht zugesagt haben. Deswegen werden wir in Kürze eine E-Mail verschicken, wo wir nochmal darlegen, was es mit der Themenwoche auf sich hat, warum und welche Themen die kommende Themenwoche, also die dritte insgesamt, dann beackert und um Unterstützung ersuchen. Wir sind ebenfalls in der Diskussion, ob wir wegkommen von einer Wiki-Seite hin zu einer statischen Website, wo wir die inzwischen ja schon fast legendären kleinen Hefte und die Faltblätter auch zum Download anbieten, und zwar ansehnlich, also mit Piratenkleidern umhängt, so dass wir also auch Journalisten diesen Link mitteilen können. Das mit weiser Voraussicht, dass also die digitalen Infrastrukturen als Thema sicherlich auch Anklang finden in der Medienwelt. Das betrifft ja viele verschiedene Berufsgruppen ebenfalls, so dass wir da also wegkommen wollen von einer Wiki-Seite. Manche Menschen können auch mit Wikis nicht umgehen. Das haben wir inzwischen festgestellt. Deswegen wollen wir eben diese statische Seite einrichten, die zunächst einmal noch nicht so viel Aufwand, etwa durch Moderationstätigkeit, mit sich zieht. Wir haben übrigens, und da müsste gleich nochmal Michael beispringen, einen Kassensturz gemacht, denn wir brauchen für die dritte Themenwoche Geld. Wir wissen noch immer nicht genau, wie viel Geld jetzt noch vom Bund zur Verfügung steht und wie viel die Landesschatzmeister eingezahlt haben. Michael, ist das richtig formuliert? Ja, nur dass wir den Kassensturz nicht machen können. Ich aber ja vor einiger Zeit schon angefragt habe. Es wäre nett, wenn da vom Bund, vom Schatzmeister bald eine Aussage käme. Vielleicht darf ich noch anfügen, also wer es gerne etwas detaillierter haben möchte, zum Organisationsteam gehören Michael Berndt, dann Stefan Müller, dann meine Wenigkeit, also Olaf Krüger für die Mithörenden dann, und Hermi, das heißt also eigentlich auch ein Bundesvorstandsmitglied, und insofern hätten wir schon ein starkes Interesse daran zu wissen, wie im Moment der finanzielle Stand ist. Danke. Kurzer Hinweis, die Sitzung gestern war hoffentlich nicht die letzte Sitzung des Themenwochenteams. Richtig. So, falls es nicht ganz rausgekommen sein sollte und bevor Nachfragen kommen, wir suchen also im Moment Fachpiraten, gerade was digitale Strukturen anbetrifft, Privatsphäre, Datenschutz und dergleichen mehr, also die Urthemen, wie es so schön heißt, der Piratenpartei. Es geht um Inputs. Wir haben nur begrenzte Fläche, Platz für diese 16-seitigen Logfiles. Das heißt also für jedes Thema ungefähr 4 Seiten. Ich habe auch eine Angabe an Anschlägen, aber die ist jetzt nicht ganz präsent. Die habe ich nicht ganz präsent. Werde ich gleich noch ins Pad eintragen. Also nicht viel Platz. Das heißt, man muss sich aufs Wesentliche beschränken. Es soll auch eine einfache Sprache gesprochen werden, beziehungsweise dort geschrieben sein. Das nimmt ein paar Tage in Anspruch, um das dann richtig schön konsistent zu machen, aber das haben wir dann auch für einige Monate parat. Ich sehe eine Wortmeldung von Gernot. Ja, hallo, guten Abend zusammen. Ja, ich habe direkt eine Frage zu den Logfiles. Ich habe ja damals mit Stefan Müller darüber gesprochen. Und ich habe das so verstanden, dass die Logfiles eben nur über den Piratenshop zu bestellen sind und nicht wie zum Beispiel die Flyer, wo also eine richtige PDF-Datei, eine Druckdatei vorhanden ist, auch zum Download vorhanden ist, sollen diese Logfiles nur über den P-Shop zu beziehen sein. Ist das richtig, Michael? Weißt du was darüber? Also wir haben beim ersten Mal, um unnötige Reibungsverluste zu vermeiden, das ja eher über Stefan Müller und seinen Verein gesteuert. Die zweite Teamwoche war schon irgendwie so eine Übergangsphase und geplant ist auch von Stefan, dass zukünftig die Materialien nur noch über den P-Shop bestellt werden können, Flyer, Logbücher, und er mit seinem Team nur noch die Dateien zur Verfügung stellt. Also Nachfrage, es geht nur noch, dass man die Sachen über den P-Shop bestellen kann. So ist im Moment seine Planung, ja. Naja, bei den Logfiles kann ich das ja verstehen, aber bei den Flyern, ich würde schon begrüßen, wenn Piraten die Möglichkeit haben, diese Flyer auch selber ausdrucken zu lassen, weil das wesentlich billiger ist als über den Piratenshop. Also die Dateien werden sicherlich zur Verfügung gestellt, wieder als Download wie bisher. Ja, das ist aber bei den Logfiles nicht der Fall. Da muss man nachgucken, das ist keine PDF-Datei zum Druckservice. Ja, am besten machst du Stefan da direkt nochmal eine Mail, weist ihn nochmal drauf hin. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis die nächste Themenwoche denn durchgeführt wird. Okay, also das sollte man nochmal diskutieren, ne? Ja, sonst noch Frage an Olaf oder Michael? Dann vielleicht eine kleine Anmerkung. Ich hatte bereits Irmgard darauf angesprochen, dass die hat gesagt, euch nicht alles verbucht. Aber ich werde sie noch darauf ansprechen, dass die euch vielleicht die aktuelle Zahlen über die Restfinanzen vom letzten Mal noch geben kann. Ja, und bitte auch die Info, welcher Landesverband jetzt auch überwiesen hat, damit wir mit den übrigen nochmal Kontakt aufnehmen können. Okay, ich werde immer nachfragen, dass der euch da einen Finanzüberblick irgendwie erstellt. Müsst ihr vielleicht irgendwie gehen. Okay, das nur am Rande. Dankeschön. Sonst noch Frage zu dem Thema? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann käme Freiheitsserver. Pirat/ sehe ich im Augenblick nicht, aber ich weiß, dass da im Hintergrund Dinge laufen. Dann kämen wir zum Wahlkampf Mecklenburg-Vorpommern. Dennis Glüver, bitte ans Saalmikrofon. Scheint im Augenblick nicht anwesend zu sein. Doch. Da kommt er. Dennis, du musst die Stummschaltung ausmachen. Du bist gerade stumm geschaltet und zwar von dir selber. So, jetzt nochmal. Am 26. März wollten wir eigentlich unsere Aufstellungsversammlung für die Landesliste machen und die Landesmitgliederversammlung für den Beschluss über das Wahlprogramm und hatten auch dazu eingeladen, über unseren Beauftragten, der die Mitgliederverwaltung managt. Und unter den Mitgliedern gab es dann den Wunsch, diesen Termin zu verschieben, weil er zwischen dem Karfreitag und Ostersonntag lag. Und da haben wir nochmal eine entsprechende Umfrage gemacht und hatten uns dann auf den 30. April geeinigt. Und wir sind alle davon ausgegangen, dass unser Beauftragter dann auch diese Einladung vorbereitet für den Ausland. Und der hat jetzt kurzfristig, ist er jetzt ausgefallen. Über die Gründe kann ich jetzt nicht sagen, aber er steht nicht zur Verfügung. Und wir müssten deshalb, unser stellvertretender Landesvorsitzender, der Christian Kreuz, hat sich auch schon bereit erklärt, diese Aufgaben dann zukünftig zu übernehmen. Und hat auch das Formale, was gemacht werden muss, mit der Eilbestattung, Versicherung und Eintragen auf der entsprechenden Liste, schon gemacht, nur müsste jetzt jemand dafür sorgen, dass er dann auch die Zugangsberechtigung bekommt. Er wurde auch schon eingewiesen, wie er damit arbeiten muss. Das ist deshalb so dringend, weil für den 30. April müsste ja spätestens am 31. März, weil wir eine 4-Wochen-Frist haben, eingeladen werden. Und wenn ihr dabei helfen könntet, dann würden wir unseren Termin halten können. Okay, ich verspreche nichts. Hast du den Text für die Einladung fertig? Also habt ihr den irgendwo in einem Pad? Also wir nehmen dieselbe Einladung nur mit einem anderen Ort und das andere Datum. Okay, also mir geht es darum, ich glaube nicht, dass es möglich ist, jetzt so kurzfristig dem Christian den Zugriff auf CRM zu geben. Aber wenn ich den Text habe, also der jetzt raus muss, ob der jetzt in einem Pad steht oder sonst wo, ist mir egal, dann kann ich mal anfragen, ob die Kollegen in der Mitgliederverwaltung so liebenswert sind und das eben machen. Versprechen kann ich es dir aber nicht, weil es normalerweise eigentlich ein bisschen mehr Vorlauf braucht. Astrid, kurze Anmerkung, die soll parallel mit dem Text der E-Mail an Mitgliederverwaltung als piraterpartei.de schicken, weil die Mitgliederverwaltung hat dort auch ein Ticketsystem, dass sie das aufmachen und einfach überein, dann können die es vielleicht selbstständig daraus sofort abschicken. Richtig, nur da werde ich wahrscheinlich ganz lieb bitte sagen müssen. Also Dennis, kannst du mir das eben, kannst du es dann eben mal herschicken und gleich mit CC an Mitgliederverwaltung? Ja, und an welche E-Mail-Adresse jetzt genau? astrid.sem@piratenpartei.de. Ja, das mache ich dann gleich. Verwaltung@piratenpartei.de. Jo. Wie gesagt, ich verspreche dir jetzt erstmal nichts. Ich gucke, wenn es geht, geht's. Wenn nicht, dann muss man es irgendwie anders regeln. Gut, danke. Bitteschön. Ja, ansonsten sind unsere Direktkandidaten dabei, die Unterschriften zu sammeln. Die müssen jeweils 100 zusammentragen. Und der letzte Direktkandidat wird wahrscheinlich am 28. April aufgestellt in Greifswald. Da haben wir aber eine kürzere Ladung. Dennis, noch ein zweiter Hinweis, was ihr auf jeden Fall auch machen solltet, ist auf jeden Fall, noch heute bzw. dann spätestens morgen die Einladung auf eurer Webseite veröffentliche. Am besten auch noch im Wiki, weil mir seit neuestem Jahr in der Satzung stehen hat, dass eine schriftliche Einladung genügt. Und das gilt dann auch, dann habt ihr das Kriterium auch noch mit erfüllt. Ja, die steht schon bei uns auf der Seite, auf der Wiki-Seite, da fehlt nur noch der Ort. Okay, war bloß ein Hinweis. Ich habe nicht nachgeschaut. Vielen Dank. Gut, gibt es dazu noch Fragen? Dennis, ich sehe noch, wenn man dich gerade dran hat, weil ihr ja öfters immer mal das Schwierige ist, da steht noch drin, Direktkandidaten haben begonnen mit UU-Sammler. Wollt ihr da in nächster Zeit hierher kommen und auch nochmal werben dafür, dass Unterstützung dafür bekommt? Also das sind ja nur 100 Unterschriften pro Kandidat, Direktkandidat und die meisten gehen davon aus, dass sie die ganz schnell zusammen haben. Okay, sollte sich herausstellen, dass das vielleicht doch nicht ganz so schnell geht oder ein bisschen schwierig wird, bitte gleich Bescheid sagen, weil wir dann die Leute gleich scheuchen, okay? Ja, wir warten nicht. Das ist lieb, danke. Gut, dann sonst noch irgendwelche Anmerkungen, Frage zu Mecklenburg-Vorpommern? Scheint nicht der Fall zu sein, denn Wahlkampf Berlin. Aus Berlin scheint niemand da zu sein. Ich hoffe, vielleicht kommt später noch mal was letztes Mal da. Bruno, dann würde man vielleicht noch einbinden. Dann gehen wir mal weiter und gehen zu der Projektgruppe Wahlkampfanalyse. Hier hat der liebe Gernot was eingetragen. Ja, hallo, ich habe da mal was reingetragen, was jetzt nicht direkt... Janus? Ja? Klaus, meinst du mich? Also, ich weiß jetzt nicht, wer was sagen sollte. Hallo? Klaus? Ah, da ist ihm jetzt wahrscheinlich einfach das Mammel gestorben. Lass dich nicht irritieren, Gernot, mach einfach weiter. Ja, also ich habe hier was reingepostet. Das ist jetzt nicht direkt was mit der, hat nicht direkt was mit der Wahlanalyse zu tun. Aber wir sollten uns ja doch mal Gedanken machen, wie wir in der Öffentlichkeit wieder besser wahrgenommen werden. Und ich habe als Beispiel hier einen kleinen Presseartikel mal gepostet, den wir letzte Woche rausgeschickt haben. Hintergrund war eigentlich nur eine Aufstellungsversammlung für unseren Kreisparteitag, wo wir den neuen Vorsitzenden, also unseren Kreisverband, also die neu gewählt haben. Aber das, was ich dabei erwähnen möchte, ist, wir haben da sehr stark unsere politischen Ziele verankert. Also sprich, es ging hier um Open-Antrag, fahrscheinloser ÖPNV, BGE und auch die Fluchtursachen mal klar zu benennen. Und dieser Artikel ist in den zwei großen Zeitungen hier vor Ort im vollen Umfang gedruckt worden, bei der Rheinzeitung sogar mit Bild und auch in dieser Lokalzeitung Blick aktuell. Da habe ich jetzt hier einen Link reingepostet. Und ich wünsche mir einfach nur, dass wir versuchen, auch von den Kreisverbänden her bestimmte Anlässe heranzuziehen, um unsere Politik wirklich in die Öffentlichkeit hineinzutragen. Und das ist nur ein Beispiel. Ich möchte nachher, wenn ich nochmal was zur Sozialpolitik sagen werde, möchte ich nochmal so ein paar Informationen geben, wo wir in Zukunft mal vielleicht kleine Pressemitteilungen herausschicken können aufgrund unserer politischen Arbeit. Das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Dankeschön. Danke, Gernot. Wir sind da ja noch ganz am Anfang. Ich weise nochmal darauf hin, für die Projektgruppe habe ich mittlerweile ein Pad aufgemacht, wo ich auch schon ein bisschen was reingestellt habe. Ich bitte um rege Beteiligung. jeder, der aus seinem Landesverband oder aus Kommunalwahl, es ist egal, aus welcher Wahlrichtung, irgendwelche Auswertungen hat. Und wir haben gesagt, wenn es möglich ist, wollen wir zurückgehen bis zur NDS-Landtagswahl, weil da ja so langsam der Abstieg und die Verluste angefangen haben, dass wir da einfach mal gucken, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, und Analyse helfen da natürlich. Wenn irgendjemand was findet, bitte in das Pad eintragen. Natürlich sind auch Leute, die mithelfen wollen, gern gesehen. Gibt es auch eine Möglichkeit, sich im Pad als aktiver Unterstützer bzw. Mitarbeiter einzutragen. Das dazu. Gibt es also noch Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wären wir mit dem Punkt Top 1 durch. Dann kommen wir zu Top 2. Das sind Berichte der politischen Geschäftsführer. Und hier an erster Stelle kommt der Bund. Astrid. Ja, Christos ist wie immer unterwegs in Sachen Piraten. Ich habe dieweilen erstmal eine neue Beauftragung zu vermelden für Drogen- und Suchtpolitik. Das ist Andreas Vivarelli. Wir kennen ihn auch unter dem schönen Namen Bestenfalls. Er wird dann wahrscheinlich nachher noch ein paar Worte sagen. Erstmal hallo, herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Ja, dann habe ich die Ausschreibung für den BPT mit freundlicher Unterstützung von Carsten und der BPT-Orga fertig gemacht und ins Vorstandsportal gestellt. Die Ausschreibung für die Programmkommission ist beendet, da sind keine Bewerbungen eingegangen. Dann habe ich noch ein bisschen was Organisatorisches für die TTIP-Demo in Hannover gemacht. Es ist ja so, dass wir den Vorstandsbeschluss haben, dass wir das unterstützen. Und so habe ich dann, nachdem heute eine Mail kam, in der das auch sehr schön gegliedert war, das erstmal weitergeschossen an unsere Kollegen in der Presse und gesagt, okay, Freunde, guck doch mal, da ist ein sehr schöner Vorgehensplan. Olaf, ich hoffe, ihr habt das. Ja, dann ist in Arbeit die Überarbeitung des Vorstandsportals bezüglich der Beauftragungen und momentan auch noch die Bearbeitung der Anträge auf Attachés für die internationale Koordination. Das läuft, dauert aber noch ein bisschen. Gut, danke. Gibt es dazu Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich bitte übrigens um Entschuldigung für den kurzen Mumble-Ausfall, aber hier war scheinbar irgendwie das Netz weg. Gut, dann kämen wir zu Baden-Württemberg. Gut Dinge, dann Bayern. Olaf. Danke. Bei uns ist es so, dass derzeit wieder Kräfte gebunden werden durch verschiedene Uralt-Parteiverfahren. Das wird zwischen den Schiedsgerichten hin und her geschoben. Näheres kann ich nicht sagen an dieser Stelle, aus Datenschutzgründen etc. Wir sind mit dabei, wenn es um die Themenwoche digitale Infrastrukturen geht, und bereiten derzeit in Kooperation mit den Piraten aus Nordrhein-Westfalen-Politikkongress vor. Unsere Kampagne Wie digital ist eine Gemeinde läuft weiter. Allerdings das Ganze deckt ja nur den Zeitraum von 6 Tagen ab. Also wir haben Osterferien und insofern ist da nicht allzu viel passiert. Ich habe allerdings letzte Woche noch eine Informationsveranstaltung in Waldkraiburg besucht. Da ging es um integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept, ISEK. Das heißt also Stadt- und Landschaftsplanung sowie Stadtmarketing. Solche Informationsveranstaltungen, auch wenn sie kommunal ausgerichtet sind, sind selbst für Land- oder Bundespiraten hochwichtig. Zumindest, dass man mal hineingeschnuppert hat, um das mal ganz lässig zu formulieren. Denn dort wird auch wichtige Politik gemacht. Sprich, also Gelder müssen über die Städte oder Gemeinden beantragt werden, damit man eben vor Ort Sachen verändern kann. Hier etwa mehr bauen kann, Gebiete erschließen kann, etc., die Stadt oder die Gemeinde entwickeln kann. Wer das kennt, der weiß auch, warum sich manche Kommunalpolitiker über die Landespolitik aufregen oder umgekehrt. Nun gut, also das dazu. Termine, die anstehen, habt ihr auch im Pad. Ich will es kurz machen. Unsere nächste Landesvorstandssitzung ist jetzt Donnerstag ab 20.30 Uhr. Ihr seid natürlich alle eingeladen, auch dort mal mitzuhören. Das letzte Mal hatten wir die Berliner mit dabei. Vielen Dank. Ja, danke schön, Olaf. Dann noch Frage an Olaf. Jetzt hat mich Olaf fast auf den kalten Fuß erwischt, weil du warst heute richtig schnell. Danke. Dann kommen wir zu Berlin, wenn keine Fragen sind. Therese, die kann, glaube ich, nicht sprechen, da steht auch nichts drin, tut also Dinge. Dann Brandenburg. Tut auch Dinge. Bremen. Hamburg. Hessen. Alex ist auch nicht zu sehen. Dann kommen wir nochmal zu Mecklenburg-Vorpommern. Dennis nochmal. Also ich habe alles schon oben gesagt, das hatte ich nur sicherheitshalber eingetragen. Dann, Dankeschön. Gibt es noch irgendwelche Fragen an Dennis? Das ist nicht der Fall, denn Niedersachsen, Adam. Hi ihr Lieben, hört ihr mich? Jo. Ja, okay, dann funktioniert mein Mumble ja hier. Also ein bisschen was ist hier los wegen den Wahlen im Herbst natürlich. Anstehende Termine steht ja hier alles. 23.04. das Wichtigste, die TTIP-Demo. Wir wollen euch natürlich alle hier haben, ganz unbedingt. Wir verschicken Mobilisationsmaterial, wenn jemand was haben möchte, also Plakate und ähnliches und einfach nur bestellen. Ne? Dann am 1.05. natürlich die 1. Mai-Demo, da machen wir einen großen Infostand, kann auch jeder auftauchen. 7.05. das Global Schmauch-March Hannover, könnt ihr alle gerne mitrauchen. Am 14.05. die große CSD in Hannover, natürlich auch alle willkommen. Dann nächstes die Kommunalwahl, natürlich 9/11 bei uns. Und zwar gibt es im Moment viele Diskussionen zu Themen, wie wir das am besten aufziehen, also vor allen Dingen im Regional- Ihr Grundverband hier. Soll man jetzt mehr global gehen, mehr Bundesthemen, mehr lokale Themen? Und so weiter. Es ist sehr spannend, weil wir einiges vermischen dabei auch. Und ich glaube, da kommt eine ziemlich gute und eine ziemlich explosive Mischung dabei raus. Also ich finde toll, was da gerade passiert zurzeit. Dann haben wir so ein bisschen neues Konzept für die Veranstaltungsplanung. Wir haben jetzt jemanden zum Event Manager, heißt das jetzt, ernannt, der sich also sämtliche großen Veranstaltungen in der Region hier anguckt und dann jeden ersten Donnerstag im Monat hier in einer Live-Sitzung präsentiert und daraufhin planen wir dann wirklich konkret über die Behandlung, wer da hingeht, womit, was wir da machen können und so weiter. Das ist eigentlich ein sehr schönes Ding. Und der das macht, dieser nette junge Mann, ist wirklich fit da drin und ist so einer von diesen spritzigen, jungen, tollen Piraten, mit denen man also ganz, ganz viel anfangen kann. Wirklich genial. Dann von den 47 Landkreisen in Niedersachsen und den kreisfreien Städten haben bis jetzt 7 Stück die Aufstellungsversammlung durchgeführt schon und 7 Termine sind festgelegt worden. Also links steht da. Dann haben wir Kandidatenschulungen angesetzt am 21.05., 11., 6. mit verschiedenen Themen. Also How-to-Fraktionsarbeit, braucht man nichts weiter zu sagen, dann so ein bisschen Rhetorik, Podiumsdiskussion, also wie man sich am besten verhaspelt, ohne dass man dabei vom Sockel fällt. Dann ein bisschen was Rechtliches natürlich, niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz und so weiter. Dann natürlich Presse, den Teil gebe ich dann. Und dann suchen wir natürlich eine Halle für den Bundesparteitag im Sommer, weil wir würden euch ja wirklich alle gerne hier haben, sämtliche Piraten Deutschlands. Und nachdem jetzt Ostern war und man ja nirgends anrufen kann, weil die alle im Urlaub sind, dann fangen wir die Woche damit an, jetzt hart rum zu telefonieren und zu gucken, was wir finden. Ansonsten geht es uns allen einigermaßen gut. Grippe vorbei und wir leben. Jo, danke. Adam, war es das? Aber weil du mich jetzt nicht mehr zu verstehen. An sich war es das, steht ja nichts mehr da. Fragen immer willkommen. Ja, dann gern Frage an Adam. Du scheinst alles ausgeführt zu haben. Dankeschön. Immer weiter. Dann kommen wir zu Nordrhein-Westfalen. Manfred? Scheint heute nicht da zu sein. Dann Rheinland-Pfalz. Jürgen? Herr Enavigo, bin ich jetzt schon wieder weg? Nein, ich war weg. Entschuldigung, Klaus. Ich hoffe, man kann mich jetzt hören. Jo. Ja, bei uns gibt's nicht viel. Wir haben am 30.04. einen Landesparteitag, also Landesmitgliederversammlung bei uns, die findet in Koblenz statt. Da können wir auch gerne wieder Leute gebrauchen. Ich habe den Wikilink mal reingepostet, wo man sich auch eintragen kann für Präsidiumskandidaten etc. Dann, ja, das Wahlergebnis hat doch für etwas Stillstand gesorgt. Auf den Listen ist es zurzeit etwas stiller. Da muss man sich wohl ein bisschen erstmal wieder fangen. Deshalb hatten wir auch, weil wir das ja vorausgesehen hatten, diese vorgezogenen LPT mit Neuwahlen schon angesetzt, dass ein neuer Vorstand oder ein alter neuer, je nachdem, was dabei rauskommt, wieder mit frischem Mut und frischen Ideen anfängt und nicht sich das erstmal noch 3-4 Monate hinzieht. Dann gab es bei uns einige Kreisparteitage. Ja, es werden auch noch einige sein in den nächsten Wochen. Dann, das ist jetzt von mir privat, wir haben in Rheinland-Pfalz immer, werden wir auch diesmal wieder auf dem Landesparteitag haben, größere Probleme, Schiedsgerichte zu besetzen. Und ich meine, mit Besetzen auch mit geeigneten Personen zu besetzen. Weil die dürfen ja auch in keinem Vorstand, die dürfen nirgendwo sein. Und das bindet einfach Ressourcen. Da sollten wir vielleicht mal überregional überlegen, ob sich da nicht immer mal 2-3 LVs zusammentun und ein gemeinsames Schiedsgericht dann halt mit Leuten bilden, die auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Ahnung haben, aber die sich halt auch ein bisschen einsetzen für sowas. Das ist nur mal ein Vorschlag, den man mal gemeinsam überlegen sollte, um nicht in jedem KV, in jedem LV so viele Leute zu binden. Und es geht ja auch nur darum, dass man halt die verschiedenen, dass man die verschiedenen Instanzen einfach hat. Und ja, das wäre vielleicht mal ein Vorschlag, den man auch hier in der Folgerunde mal diskutieren könnte oder mal weitergeben könnte. Danke, das war's von Rheinland-Pfalz. Fragen gerne. Frage an Rheinland-Pfalz. Das scheint nicht der Fall zu sein. Jürgen, für das eine Angebot in Bezug auf Schiedsgerichte möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir am 15. und 16. April in Offenbach wird eine Schiedsgerichtsmarina geben. Die ist schon geplant, die ist auch schon eingeladen. Wir hatten teilweise also alle Landesschiedsgerichte Leute dort eingeladen. Die Teilnehmerliste ist noch nicht allzu groß, also noch. Wenn ihr nochmal die Paul Gebs vielleicht in ihre Landesverbände verbreiten könntet, wenn es nur Interesse gibt, weil es gibt mehrere Landesverbände, die demnächst wieder Vorstands-, also Wahlparteitage haben, wo dann auch Schiedsgerichte neu gewählt wären. Wenn es da noch Interesse gibt, bei Anfrage an uns oder beziehungsweise an die Organisatoren dieser Marina, könnte man darüber reden, auch noch Leute, die sich vielleicht damit beschäftigen, in das Schiedsgericht eintreten zu wollen, dort noch teilnehmen zu lassen. Das wäre das eine. Und zum anderen, Gernot, auf der Marina wären wir natürlich, das was du gerade angesprochen hast, Jürgen, wollen wir dort natürlich, haben wir auf der Agenda. Alles klar, danke Klaus. Geht das auch mal weiter bei uns über die Liste, falls sich Leute dann... Ja, soweit ich weiß, ich, aus eurem Landesverband ist auch die, der hauptsächlich genau... Ich habe dich nicht verstanden zum Schluss. Ich fürchte, da ist wieder was über den Jordan gegangen. Denke ich auch. Aber ich war auch soweit fertig und durch. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, Jörg, mach mal weiter. Ja, Namen zusammen. Bei uns gibt es nicht so viel. Wir hatten jetzt am letzten Wochenende am Ostermarsch teilgenommen, hatten auch einen großen Infostand gemacht, ein paar Sachen verteilt. Das lief ganz gut und wir bereiten uns jetzt vor für den nächsten Landesparteitag am 8.5. Genauen Termin habe ich eingetragen ins Pad. Dazu seid ihr natürlich alle herzlich eingeladen. So viel aus vom Saarland. Vielen Dank. Gibt es denn noch Fragen ins Saarland? Mir will scheinen das nicht. Dann machen wir mal mit Sachsen weiter. Marc, bist du da? Ja, ich sehe ihn auch nicht. Dann lese ich mal kurz vor. Die Vogelfutterspendenaktion war erfolgreich. Dazu gibt es dann auch zwei Links im Pad, dann hinterher auch im Protokoll. Und aktuell sind zwei KVs in Auflösung, was mich jetzt natürlich auch ein bisschen traurig macht. Aber da kann man ja nun nichts machen. Fragen dazu gibt es jetzt im Moment nicht. Dann machen wir mal mit Sachsen-Anhalt weiter. Klaus, bist du wieder da? Ja, sorry. Irgendwie habe ich heute instabiles Internet. Das war schon das zweite Mal. Entschuldigung, aber jetzt bin ich wieder da. Ich weiß nicht, habt ihr von mir noch alles mitbekommen? Nö. Nicht? Was ich zur Schiedsgerichtsmarina gesagt hatte? Doch, da war der größte Teil eigentlich durch, ja. Okay, ne? Also wie gesagt, nochmal zum Ende war nochmal, also 15., 16. April und bei Jürgen, es ist in der Nähe, es ist in Offenbach, also bei euch in der Nähe. Ja, es geht das über die Liste mal weiter. Und falls bei uns welche Interesse haben, für Schiedsgericht zu kandidieren, haben sie dann ja danach direkt einen Kontakt. Finde ich gut. Gut, Dankeschön. Dann Sachsen-Anhalt. Keiner da. Tut Dinge. Schleswig-Holstein. Kathi. Sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu Thüringen. Da bin schon wieder ich dran in Vertretung. Da gibt es ein paar Kleinigkeiten. Wir werden morgen in Erfurt an der EWAG, also das ist hier der ÖPNV, in Erfurt werden wir zwei dieser Rampen für Behinderte von der Sozialhilfe übergeben, für deine ihre Servicewagen, weil wir festgestellt haben, dass wenn die Straßenbahnen mal beim Unfall oder so irgendwas auf freier Strecke stehen lassen, dass du mit dem Rollstuhl da nämlich nicht rauskommst. Das haben wir mit denen auch abgesprochen. Die wollte die aus Kostengründen selber kaufen, dann haben die Piraten in Erfurt und die Bundesfraktion, wo die Piraten auch mit einem Mandat drin sind, beschlossen, zwei dieser Rampen für die zwei Servicefahrzeuge zu spenden und die werden morgen dann übergeben. Das zweite ist, wir sind im Augenblick in der Vorbereitung von Aktionen zum 1. Mai, weil da ist ja bei uns immer mit der Unaussprechlichen und anderen immer einiges los. Und dann möchte ich noch einen Hinweis geben, und zwar den 5.2016 wird in Berlin eine größere Demonstration vom Bundeskanzleramt und zum mit Zug geben zum UN-Behinderte-Menschenrechtskonvention und zum Tag für Menschen mit Behinderung, der zwar am 5. ist, aber da das ein Feiertag ist, ob man das auf den 4.5. vorverlegt. Und da würde ich eigentlich bitte auch mal rumzutun, ob sich auch andere noch überlegen, von den Piraten daran teilzunehmen. Weil wie man weiß, die GroKo im Augenblick auch das Gleichstellungsgesetz, das schon lang eigentlich versprochen ist, immer weiter rauszögert und rauszieht und immer mehr verwässert. Gut, um darauf hinzuweisen. Das von Thüringer Seite. Fragen dazu? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Frage, ist jetzt noch irgendein politischer Geschäftsführer aus den Ländern da, der noch nicht zu Wort gekommen ist? Scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir zu den Themenbeauftragten. Dann an dieser Stelle Urheberrecht. Bruno, sehe ich nicht. Dann Sozialpolitik, Gernot. Ja, nochmal schönen guten Abend zusammen. Das Erste, was ich berichten möchte, geht um die Jobcenter-Telefonliste. Ihr wisst ja, dass wir uns da schon seit mehreren Monaten mit beschäftigen und es ist jetzt erfreulich, dass wir die ersten Sachen online stellen konnten, die ersten Telefonlisten. Und ich habe den Link hier in der Zeile 189 auch reingesetzt. Noch einen besonderen Dank an die drei Piraten, die da kräftig mitgearbeitet haben, Thomas Gansko, Michael Paslak und Reinhard Beckmann. Das ist natürlich noch eine Beta-Version. Das werden wir alles noch ein bisschen besser darstellen in Zukunft, aber es läuft jetzt an und das finde ich ganz gut. Und dazu habe ich jetzt noch zwei Anmerkungen. Erstens, wenn ihr auf dieser Webseite schaut, dann werdet ihr feststellen, dass die meisten Links, die wir bis jetzt hier reingestellt haben, das sind offizielle Webseiten von den entsprechenden Jobcenter, wo die Mitarbeiter genannt werden. Das ist natürlich für uns am einfachsten. Weil da müssen wir halt nur mal gucken, ob das immer noch aktuell ist, die Sache. Und das ist also eine sehr einfache Geschichte. Im Gegensatz dazu bei Wiesbaden, da haben wir halt die Stadt speziell angeschrieben und um die Liste gebeten. Und die Liste wurde uns auch zugeschickt. Und wir haben die dann so geändert, dass es eine JPEG-Datei ist, also eine Bilddatei, damit eben Google nicht in der Lage ist, entsprechende Namen daraus herauszusuchen. Jetzt komme ich zu einer Bitte, und zwar, wenn ihr uns da unterstützen könnt, wenn ihr einfach mal schaut, ob bei euch in der Gegend euer Jobcenter eine Webseite unterhält, wo die direkten Ansprechpartner verlinkt werden. Und das wäre sehr schön, dann könnt ihr uns diese Webseite einfach zumailen und wir bauen die dann ein. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil diese Namen, die sind nicht direkt auf der ersten Seite zu finden, sondern man muss dann halt ein bisschen suchen. Und wir versuchen dann den direkten Link reinzusetzen, dass die Leute halt sehr schnell auf diese Seite dann stoßen und nicht lange eben in dieser Webseite herumsuchen müssen. Das ist das eine. Das zweite, was ich noch anregen möchte, es wäre natürlich schön, wenn wir diese Aktion auch ein bisschen bewerben, pressemäßig. Und wir haben uns schon vorgenommen, darüber einen kleinen Artikel zu verfassen. Den können natürlich auch Kreisverbände gerne übernehmen, zum Beispiel in der Form, wenn Sie feststellen, dass gerade in Ihrer Stadt ein Jobcenter ist, was eben sehr kundenfreundlich ist und die Mitarbeiter öffentlich benennt mit den Telefonlisten, dann kann man halt so einen kleinen Artikel schreiben, dass die Piraten von der Stadt sowieso das sehr begrüßen, dass sie doch ein Jobcenter haben, was sehr positiv ist und kundenfreundlich und dass dieses eben auch auf dieser Jobcenter-Liste der Piratenpartei nur mal so als Anmerkung, dass man das irgendwie verwendet, um eben piratige Politik nach draußen zu bringen. Das war jetzt das Thema Jobcenter. Dann habe ich eine andere Sache, die ich ganz gerne vorstellen möchte. Ihr wisst ja, dass seit einigen Monaten über die Rechtsvereinfachungen in SGB II diskutiert wird im Bundestag, im Bundesrat. Und wir haben hier eine Wiki-Seite erstellt, wo wir das genau gegenüberstellen, was sich verändern könnte und wie man das einschätzen muss. Das hat eine Mitarbeiterin der Sozialpolitik, Miranda, hat das erarbeitet, weil sie auch beruflich damit zu tun hat und all diese Debatten im Bundestag auch verfolgt. Und sie hat mir gesagt, dass diese Wiki-Seite schon sehr häufig von Sozialverbänden aufgerufen wird, um sich zu informieren. Also das hat sie sehr gut gemacht. Auch hier sind wir dabei, eine entsprechende Pressemitteilung vorzubereiten. Die werden wir dann an die Piratenpresseabteilung dann weiterleiten und schauen, dass sie dann auch entsprechend publiziert wird. Das war zu dieser zu der Rechtsvereinfachung. Dann gibt es noch eine andere Aktion, und zwar haben wir in der AG BGE beschlossen, BGE Flugblatt zu erstellen. Und zwar geht es mir jetzt hier nicht darum, ein Flugblatt zu machen, um das BGE vorzustellen, sondern was mir aufgefallen ist bei der Diskussion mit Initiativen auf Facebook, auf Twitter und so weiter, dass diese BGE-Initiativen immer noch nicht wissen, dass die Piratenpartei sich klar für das bedingungslose Grundeinkommen ausspricht. Und das möchte ich mit diesem, oder das möchten wir mit diesem BGE-Flugblatt, möchten wir verändern, dass eben gerade diese Organisationen, dass die darüber informiert werden, dass sich doch die Piratenpartei sich jetzt klar für dieses Ziel ausgesprochen hat. Und auf dieser Rückseite ist dann der entsprechende Passus in dem Grundsatzprogramm, in dem neuen Grundsatzprogramm dann dargestellt oder aufgelistet. Und ja, das ist also das, was wir zu dem noch zur Ergänzung machen wollten, zu dieser BGE-Themenwoche, dass eben jetzt die Initiativen auch darüber richtig informiert werden. Und dann gab es auch eine Diskussion am 22., wo wir die BGE-Mammelsitzung hatten. Und zwar findet am 5.6. in der Schweiz dieser Volksentscheid zum BGE statt. Und es wird ein riesiger Presserummel um diesen Termin gehen. Davon kann ausgegangen werden. Und ich denke, es wäre sehr sinnvoll, wenn die Piratenpartei da mitmischen würde. Es darf nicht sein, dass da wieder der Zug abfährt und wir praktisch nichts da zu beisteuern. Und deswegen der Vorschlag, den wir da gemacht haben, dass wir an diesem Wochenende, der 4. oder 5. so einen BGE-Thementag organisieren, um nochmal ganz klar deutlich zu machen, dass eben für Deutschland die Piratenpartei eben die erste Wahl ist für dieses Thema. Ja, das war soweit, was ich berichten wollte, und dann haben wir noch die Termine eingetragen, und vielen Dank für euer Interesse. Wenn noch Fragen sind, dann gerne. Ja, Frage an Gernot. Das scheint nicht der Fall zu sein. Michael. Ja, einen kurzen Hinweis wollte ich geben. Ich habe die Seite von der Miranda gerade aufgerufen, wurde jetzt 547 Mal aufgerufen. Das finde ich ganz beachtlich. Ja, wie gesagt, es wird eben nicht nur für Piraten benutzt, diese Sache. Und wir müssen das irgendwie auch den Leuten, also da müssen wir uns ein bisschen sputen, dass das richtig bekannt wird, dass wir Piraten auch für transparente Politik und für Informationen sorgen. Das muss irgendwie raus. Jo, guter Hinweis. Ne? Eventuell sollte man da wirklich mit der Presse oder so irgendwas nochmal machen, dass man das auch noch darüber, denn wenn das weit gediegen ist, nochmal verbreitet. Nee, das ist fertig, Klaus. Das ist vollkommen fertig. Das ist der aktuelle Stand. Also das ist bis aufs Letzte ausgearbeitet. Ja, dann bei Gelegenheit mit Pressemitteilungen alle möglichen verteilen. Weil eins habe ich festgestellt, Gernot, da muss ich ja nochmal sagen, im Rückblick auf die BGE-Themenwoche, der Flyer, also wo ich unterwegs mit dem Ding war, auch bei anderen Organisationen und wir haben sogar bei unserem Ding einem von anderen Parteien Besuch gehabt, die fanden den Flyer sehr, sehr gut, sehr gelungen und hat sie sehr angesprochen, und die sind da auch darauf gestoßen, dass also die Piraten da das BGE als einzige Partei wirklich ein Programm hat und unterstütze. Und ich denke, auf der Welle sollte man einfach weitermachen. Vollkommen richtig. Entschuldigung, Leute, wir haben jetzt 20.51 Uhr und noch ein bisschen was vor uns. Könnten wir das, also den Rest dann noch hintanstellen, damit die anderen auch noch ein bisschen zu Wort kommen können? Können wir machen. Gut, dann noch Frage an Gernot? Scheint nicht der Fall zu sein in dem Fall. Dann gehen wir weiter. Gesundheit. Wolf-Dietrich Brenner, Umwelt, Bernd Schreiner, tun Dinge, dann gehen wir zur Energiepolitik. Michael. Ja, ich hatte heute ein Gespräch mit dem Landkreis bezüglich des Stromnetzausbaus, der Planung von der Bundesnetzagentur und TenneT als Übertragungsnetzbetreiber bei uns in der Region. Da gibt es ja schon seit 2 Jahren große Unruhe und die bisherigen Planungen werden also hier von den Verwaltungen, von den Gemeinden und vom Landkreis und von den Bürgern so überhaupt nicht akzeptiert. Ich habe das ja immer mal wieder erwähnt. Der Landkreis ist eben auch massiv dagegen. Das Pikante ist, dass der Landkreis aber auch die Genehmigungsbehörde für Raumordnungsverfahren, wahrscheinlich auch Planfeststellungsverfahren ist. Das ist trotzdem ganz gut, nur kann der Landkreis sich nicht so bewegen, auch nicht ganz so argumentieren, weil er eben die Genehmigungsbehörde ist. Das können ja dann andere übernehmen. So, zu der ganzen Situation ist auch eine öffentliche Veranstaltung geplant. Geschickterweise, nachdem unser Orangebuch veröffentlicht ist, weil ich hoffe, dass wir da dann auch überregional eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist ja eher ein allgemeines Thema. Wir dann aber auch zeigen können, dass wir auch in speziellen Themen fit sind und auch an die Öffentlichkeit gehen. So, das Gespräch mit dem Landkreis ist das erste von 4, die ich geplant habe. Am 18. April habe ich jetzt ein Gespräch im Umweltministerium, das für Energiefragen und auch den Stromnetzausbau nicht im technischen Detail, aber von der Perspektive zuständig ist, treffe mich da mit dem Referatsleiter. Wir haben schon telefonisches Vorgespräch gehabt. Nachdem wir uns ein bisschen abgetastet haben, ist klar zum Ausdruck gekommen, dass unsere Landesregierung eigentlich genau wie wir denkt und das in keiner Weise das, was aktuell geplant ist, akzeptieren will. Nur entscheiden tut die Bundesnetzagentur. Deswegen möchte ich eben auch ein Gespräch anschließend dann beim Bundeswirtschaftsministerium nochmal führen und auch mit der Bundesnetzagentur. Ich hoffe, dass das dann auch klappt. Das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen und dann werden wir ja unser Orangebuch veröffentlichen. Dazu auch Hinweis, unserem Team, das die Logfiles für die Themenwochen macht, übernimmt auch das Lektorat-Layout und den Druck des Orangebuchs, finde ich ganz prima. Ich hoffe jetzt und glaube auch, dass wir bis zum 31. Mai, also Ende Mai, ist ja geplant für die Veröffentlichung, das dann auch schaffen. Das Team, Autorenteam, trifft sich jetzt jeden Donnerstag, 20.15 Uhr im NRW-Mumble. Wir werden natürlich in den AG-Sitzungen auch das Thema behandeln, eventuell da auch in der Phase dann wöchentlich uns treffen. Das müssen wir dann nächste Woche, haben wir wieder AG-Sitzungen, einmal besprechen. Ja, vielleicht Hinweis auch an Niedersachsen. Adam, irgendwann treffen wir uns ja auch mal. Das, was hier jetzt so vorbereitet wird, das soll natürlich auch alles in die Öffentlichkeit getragen werden. Wir müssen dann mal gemeinsam überlegen, welcher Zeitpunkt da geschickt ist. Ich habe natürlich auch im Hinterkopf immer die Wahl in Berlin und hoffe, dass wir mit dem Orangebuch überhaupt mal wieder wahrgenommen werden, überregional, und dann entsprechend nachschieben können. Das, was hier bei uns passiert in der Region, auch mit dem Indera-Projekt, das ist aber durchaus auch beispielgebend für andere Regionen, auch über Niedersachsen hinaus. Da müssen wir uns bei Zeiten einfach mal abstimmen, wie wir das hier öffentlich machen und auch in welchem Rahmen dann. Ja, ich höre dich. Jederzeit bereit, wenn du irgendwie was hast, kontaktiere mich ganz einfach via PM auch mal und wir können vielleicht irgendwie mal in Ruhe ein bisschen austauschen drüber, was wir dann so und vor allen Dingen wie und über welche Medien wir das ausschießen können. Ja, in Ruhe ist im Moment ein bisschen schwierig, aber ich habe es im Hinterkopf. Und wenn es sich anbietet, dann finde ich ja den Kontakt zu dir problemlos. Gut, danke Michael. Fragen noch dazu? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter. Asylpolitik, Leonie. Datenschutz, Patrick Breyer. NSA-Skandal, Jens, Quer Michael, Bildung, Michael, Freie Netze Daniel und Außensicherheitspolitik Björn. Von denen sehe ich keinen, tun Dinge. Dann kommen wir zum neuen Themenbeauftragten, der Drogen- und Suchtpolitik. Andreas. Guten Abend zusammen. Ja, neu in der Runde, freue mich dabei zu sein über die neuen Aufgaben. Teil davon habe ich vorab schon durch mein Engagement in der Drogen- und Suchtpolitik in der AG begonnen. Ja, letztendlich steht an eine Messe in Berlin, die Mary Jane, sicherlich einer der Schwerpunkte im Moment, was die Vorbereitung und die Arbeit betrifft. Da ist auch noch eine Pressemitteilung in der Mache, sprich, wir müssen Gelder locker machen und am liebsten auch über Sponsoren, die allerdings nicht aus dem Bereich kommen, die psychotrope Substanzen verkaufen oder deren Anbau mit Gerätschaften versorgen und so weiter und so fort. Also letztendlich sowas wie Baubranche und so weiter. Ja, von meiner Seite aus durch die neue Aufgabe geplant ist erstmal eine weitere Vernetzung mit den Themenbeauftragten. Bin bereits teilweise mit denen schon vernetzt. Aber wir müssen da auch, sage ich mal, Kräfte kanalisieren. Es wird viel bei den Piraten doppelt gemacht, was mich so ein bisschen ärgert. Das würde ich auch ganz gerne ändern, dass man einfach eine Basis findet, wo man weiß, wer was gemacht hat und sich derer auch bedienen kann. Gut, danke schön. Noch Fragen dazu? Fragen keine, aber nochmal herzlich willkommen im Kreise dieser politischen Geschäftsführer und Themenbeauftragten. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, freue mich sehr über die Aufgabe. Ja, versuche sie so gut wie möglich zu erfüllen und hoffe, dass ich zukünftig eine Menge zu berichten habe. Nochmals vielen Dank für die Beauftragung, hat mich sehr gefreut. Gibt einfach für mich und auch für dieses Thema mehr Möglichkeiten, intern, aber auch extern aufzutreten und zu wirken. Ja, auch von meiner Seite Dankeschön als Moderator und herzlich willkommen hier in der Runde. Danke. Noch kleine Informationen auch für dich. Im April wird es auch in Erfurt vom Handverband eine größere Demo bzw. Mit Infoständen geben und die Pirate Erfurt werden auch dort an dem Infostand teilnehmen. Da sind wir schon angemeldet. Wann ist das? Ich müsste den Termin genau raussuchen, habe im Augenblick im Kopf. Ich trage noch nach. Okay, ansonsten schicken wir bitte einfach zu bestenfalls@gmx.de oder an vivarelli@piratennrw.de zuschicken. Da wäre ich dir dankbar drüber. Mach ich, ne? Sobald ich das hab, sende ich dir das zu. Okay, noch weitere Frage an? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann nochmal die Frage, ist jetzt noch ein Themenbeauftragter, der noch nicht aufgerufen war, der noch nicht zu Wort gekommen ist hier. Das scheint auch nicht der Fall zu sein, denn gehen wir zu Top 4, Input der Themenbeauftragte. Da sehe ich keine Einträge. Dann würde ich direkt an Betracht der Zeit zu Top 5, aktuelle politische Lage, übergehen. Da gibt es 3 Einträge. Ich würde sagen, in der Reihenfolge, wie es eingetragen ist. Ich weiß nicht genau, wer das war. legt los. Schein. Also vielleicht ganz kurz, da steht was in Sachen Cannabiskontrollgesetz. Das ist ein Gesetzesvorschlag der Grünen. Der ist nicht von mir, der Eintrag, aber vielleicht kann ich da drei Sätze zu sagen, wenn man das möchte. Klar, mach. Also das Cannabiskontrollgesetz ist ein Entwurf aus dem letzten Jahr. Das ist im Bundestag dann letztendlich in den Gesundheitsausschuss reingeschubst worden. Und da gab es letzte Woche eine entsprechende Anhörung. Es waren von der Pro- und Kontraseite ziemlich viele eingeladen und kamen auch zu Wort. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wird mit Sicherheit nicht so durchkommen. Das ist ziemlich sicher. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das Problem an dem Cannabiskontrollgesetz, was ich so grundsätzlich habe, sind zwei Geschichten. Also erstmal ist es immer noch stark reglementiert. Das ist sicherlich um die, sage ich mal, repressionsfreudigen Menschen, denen es etwas einfacher zu machen, dass dieses Cannabiskontrollgesetz zum Tragen kommt. Und die nächste Geschichte ist, es ist letztendlich eine Lobbyisierung des Anbaus. Der Anbau ist reduziert bei Privatmenschen auf 3 Pflanzen im Jahr. Plus eine Jahresernte, das ist eine ganz wackelige Formulierung, lange Rede, kurzer Sinn. Der anbauen will, kann es eigentlich nur machen, wenn er viel Geld hat und wenn er ein Labor im Nacken hat. Denn es sind Nebenwirkungen gefordert, es sind ganz klare Standards, die letztendlich so hoch sind wie auf Opiate. Und das kann letztendlich nur die Pharmaindustrie leisten. Da steht zwar ganz idyllisch drin, so nach dem Motto, jeder Bauer kann es anbauen, ist aber Unfug. Also es wird dann letztendlich auf... Und das entspricht natürlich auch so ein bisschen den Gegnern der Legalisierung. Einer der Hauptgegner ist mit Sicherheit die Pharmaindustrie. Damit bin ich eigentlich erstmal durch. Ja, dann wollte ich kurz noch was sagen. Ich habe das in Braun eingetragen. Die Linke setzt konsequent auf Sanktionen abschaffen. Dazu folgender Hinweis. Ich war vor Ostern bei einer Veranstaltung der linken Erwerbsloseninitiative in Köln. Und da war auch ein Mitglied des Deutschen Bundestages, Herr Matthias Birkwald aus der Region Köln. War da eingeladen und er hat also da Folgendes gesagt: Mit einem sanktionsfreien SGB II brauchen wir kein BGE, und warum sollte auch ein Millionär ein BGE bekommen? Also das ist genau der Punkt, denke ich, was gerade bei den Linken so diskutiert wird. Also die Linke wird wahrscheinlich sich sehr stark auf politische Ziel ausrichten im nächsten Jahr. Sanktionen sollen abgeschafft werden und dafür brauchen wir kein BGE. Ich wollte das nur erwähnen. Es wird wahrscheinlich 2017 so aussehen, dass keine andere wesentlich wichtige, bedeutende Partei das Grundeinkommen im Programm haben wird. Ja, den dritten Punkt habe ich mit reingeschrieben. Unser verehrter Herr Wirtschaftsminister Gabriel ist zusammen mit seinen EU-Kollegen der Ansicht, dass man CETA doch eigentlich schon mal in Kraft setzen könnte, bevor die Parlamente in den einzelnen Ländern zugestimmt haben, weil... Das ist doch einfach nur so eine Formalie und dann kann man das doch vorläufig schon mal machen. Das gehört zu den Dingen, wo mir der Hut richtig hochgeht und wo ich mich sehr freuen würde, wenn viele kreative Ideen kommen, dass wir erstens mal wirklich die Menschen aufmerksam machen, dass das jetzt tatsächlich über unsere Köpfe und den Kopf unseres Parlaments hinweg in Kraft gesetzt werden soll. Und ich würde da schon sehr gerne mit euch zusammen richtig Radau machen, wenn sich's einrichten lässt. Jo, Radau ist gut. Am 23. April machen wir einen ganzen Heiden-Riesen-Radau hier am besten. Ja, das ist mir durchaus klar. Das ist dann die Anti-TTIP-Demo. Dann müssten wir aber aufpassen, dass das CETA-Thema nicht untergeht, Adam. Weil CETA vorläufig mal eben in Kraft setzen, heimlich, still und leise so durch die Hintertür, ist natürlich auch eine ganz andere Nummer. Und ich glaube, da müssen wir auch ganz anderen Leuten auf die Füße treten. Ja, da bin ich absolut mit einverstanden, was immer es kostet. Link, ne, auf den Taz-Artikel, der funktioniert irgendwie nicht. Ich weiß nicht, habe ich da irgendwas falsch gemacht? Nein, du musst ihn copy-pasten, weil das Rufzeichen da Dinge verhindert. Vielleicht kurze Ergänzung einmal zu dem Artikel. Man muss relativ weit runterscrollen, der kommt ziemlich weit unten bei der Taz. Und diese Problematik, das sieht da ohne Beschluss der Parlamente schon in Kraft treten kann, ist eine alte Problematik. PowerShift hat vor, ich glaube, 2 Jahren schon darauf hingewiesen. In dem Moment, wo die Regierung unterschreiben, also kanadische Regierung und ja, EU-Kommission ist ja eine Behörde der europäischen Regierung, gibt es einen Passus, dass das sozusagen vorläufig schon gültig ist. Und das wieder in Erinnerung zu rufen und zu thematisieren, sollten wir alle tun, aber mit den NGOs gemeinsam. Man hat ja fast den Eindruck, dass jetzt die Flüchtlingskrise benutzt wird, um diesen Schritt jetzt hier so still und leise zu vollziehen. Dankeschön. Gibt es dazu noch Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dennoch, an bestenfalls kurze Information, ich habe ab Zeile 254 bzw. 256 diese Termine, weil es ist eigentlich global, nochmal eintragen. Kannst du ja nochmal nachlesen. Jo, wenn es keine weitere Frage gibt, dann nochmal die Frage, gibt es denn noch irgendjemand, der nicht zu Wort gekommen ist, den ich übersehen habe? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wer bitte? In Baden-Württemberg schon jemals Neues da war. Wir haben einen neuen Vorstand seit ein paar Tagen. Das gab es schon auf der Vorstände-Mailingliste. Und ab dem 1. Wissen wir dann auch, wer regelmäßig zu euch zur Sitzung dazukommt von uns. Welcher Verband war das jetzt? Baden-Württemberg. Alles klar. Danke für die Information. Können wir ja oben vielleicht noch eintragen. So, und dann nochmal die Frage. Noch jemand, der noch nicht zu Wort gekommen ist? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sage ich erstmal herzlichen Dank für die Aufnahme. An alle Anwesenden und würde dann genau 21.10 Uhr mit 10 Minuten Verspätung die offizielle Sitzung hiermit schließen.